Lektion 10, Übung I. Beispiel. Frau Müller hat heute Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Bitte beginnen Sie. Frau Müller hat heute Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Bald ist Weihnachten. Frohes Fest. Wir feiern die Beförderung von Frau Schmöllninger. Viel Erfolg in der neuen Position. 31. Dezember, 24 Uhr. Prost Neujahr! Glück und Gesundheit im neuen Jahr! Birgit Schulz hat eine neue Stelle. Viel Erfolg im neuen Job! Heute verabschieden wir Herrn Kast. Alles Gute für die Zukunft! Danke.